Er fuhr ganz, ganz langsam tief ins gut geölte Loch, was dank des ölverschmierten Alus fast von selbst ohne Widerstand möglich war. Zuerst spürte sie einen schwachen Schmerz. Eva war mit ihren Kräften am Ende. Mehr strapazierte.